Deutschlandfunk. Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon Henning von Löwis. Albtraumbörse. So die Schlagzeile der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Nach Meinung von Stefan Deges steckt der Kapitalismus, vor allem der amerikanische, in einer Glaubwürdigkeitskrise wie seit dem Crash 1929 nicht mehr. WorldCom-Manager verbuchten vorsätzlich mindestens 3,8 Milliarden Dollar falsch. Bei Xerox waren es in den vergangenen 4 Jahren sogar 6 Milliarden Dollar. Beim deutschen Telematikanbieter Comroad sind gut 99% des Umsatzes auf Luftbuchungen zurückzuführen. Manipulation und Betrug sind weder Blüten des amerikanischen Kapitalismus, noch sind sie Folge des Shareholder Value. Dieser verlangt nicht, dass Vorstände ganze Konzerne in die Vernichtung manipulieren. Wie lassen sich die illegalen Machenschaften der Konzernlenker in Zukunft ahnden? Vorstände müssten für Insiderhandel und Kursmanipulation haften. Auch bei den Wirtschaftsprüfern muss angesetzt werden. Zu eng sind meist die Bande zu ihren Mandanten, die sie obendrein noch beraten. Dieses Doppelmandat gehört verboten. Zudem müssen die Wirtschaftsprüfer eines Unternehmens regelmäßig wechseln. Bleibt die staatliche Aufsicht. In den Vereinigten Staaten, wo gut 17.000 Unternehmen allenfalls stichprobenartig kontrolliert werden können, ist sie ein zahnloser Tiger. Die Aufsicht muss verstärkt werden. Vorschläge, um die Gesetzestexte neu zu kalibrieren, liegen den Politikern in Washington, Brüssel und Berlin vor. Doch Lobbyisten, die Protagonisten des rheinischen und amerikanischen Kapitalismus, zementieren meist erfolgreich eigene Freiheiten zulasten der Allgemeinheit. Mancher muss eben die Freiheit erst verlieren, um an Einsicht zu gewinnen. Gewinnen die Verantwortlichen wirklich an Einsicht oder ist es nur ein frommer Wunsch? Martin Kilian ist der Ansicht, dass Wirtschaftsskandale auch ihre guten Seiten haben. Endlich dürfte Präsident Bush seinem Vorbild Theodore Roosevelt nacheifern. Teddy sattelt schon das Pferd. Kilian in der Zürcher Weltwoche? Über 40 Millionen Amerikaner, Tendenz steigend, fehlt eine Krankenversicherung. Viele Pensionäre sind nicht mehr in der Lage, die hohen Preise für Medikamente zu bezahlen. Allesamt Umstände, die eigentlich den Ruf nach einem neuen Teddy Roosevelt laut werden lassen sollten. Noch haben die Skandale in der Wirtschaft George W. Bushs Image nicht angekratzt. Doch weder der neu erwachte Patriotismus noch der Krieg gegen den Terrorismus werden den Präsidenten vor dem Unmut der Wähler schützen, falls die Kette der schlechten Nachrichten aus den Vorstandsetagen nicht abreißt. Obendrein wirkt plötzlich peinlich, wie Bush sich und die Seinen als gestandenes Team reifer Manager verkaufte. Nach den arroganten Meritokraten und Intellektuellen der Clinton-Ära traten, so das hübsche Selbstbildnis, integre Macher aus den Hochburgen unternehmerischer Kultur an. Manager wie Wirtschaftsminister Paul O'Neill, Pentagon-Chef Donald Rumsfeld oder Vizepräsident Dick Cheney. Berufen hatte sie ein Mann, der in Harvard Betriebswirtschaft studiert und in der freien Wirtschaft, wenn auch mit zweifelhaftem Erfolg, Erfahrungen gesammelt hatte. Verständlich also, dass amerikanische Unternehmen dem Kandidaten Bush Unsummen in die Wahlkampfkoffer stopften. Jetzt könnte dem Präsidenten Bush die Wirtschaftsnähe gefährlich werden. Wer auf einem hohen Ross sitzt, der kann umso tiefer fallen. Sprechen wir über Amerikas Hochmut. So die Schlagzeile der Hamburger Zeit. Matthias Nass. Kaltblütig hat die amerikanische Diplomatie 2 Fäden zu einem Strick zusammengeflochten. Damit könnte sie das frisch geborene Tribunal, das künftig über Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandeln soll, schon in der Wiege erdrosseln. Obendrein könnte sie den UN-Friedensmissionen, die auf Amerikas Soldaten und Geld angewiesen sind, mit ihrem Nein den Garaus machen. Übermut und Kleinmut. Es sind stets dieselben Quellen, aus denen sich der amerikanische Unilateralismus speist, der fatale Hang zu Alleingängen. Die Ablehnung des Kyoto-Protokolls, die Aufkündigung des ABM-Vertrags zur Raketenabwehr, die Absage an das Landminenverbot. Jedes Mal gingen die Vereinigten Staaten ihren eigenen Weg. Der Kongress berät über ein Gesetz, das sogar die gewaltsame Befreiung von GIs erlaubt, die vor den Schranken des Haager Gerichts stehen. Soll es künftig bei jeder Mandatsverlängerung eines Blauhelmeinsatzes im Sicherheitsrat zur Kraftprobe kommen? Bis der Strafgerichtshof seine Glaubwürdigkeit verspielt hat, denn was ist ein Weltgericht wert, das von der einzigen Weltmacht unterminiert wird? Bis die Peacekeeping Operations von Osttimor bis Zypern, vom Libanon bis zum Kosovo abgebrochen werden müssen? Die Regierung Bush hat sich verrannt. Grund genug zur unmissverständlichen Klarstellung. Freunde, bitte keine Erpressung. Doch wer Amerika kennt, der weiß. Stets hat es geschwankt zwischen Interventionismus und Isolationismus, zwischen Realismus und Idealismus, zwischen Hybris und Selbstzweifel. Aber immer wieder hat Amerika Irrwege rasch erkannt, Irrtümer rechtzeitig korrigiert. Hoffen wir, dass es diesmal nicht anders ist. Denn die unverzichtbare Nation, Madeleine Albright, wird auch in Den Haag gebraucht. Am Ende wird sie den Weg dorthin wohl finden, ohne dass Marines den Strand von Scheveningen stürmen. Andere Strände dieser Welt sind da wohl gefährdeter. Washingtons jüngste Erpressungsversuche fügen sich nahtlos ein in das Grundmuster der US-Außenpolitik nach dem 11. September. Amerika auf Distanz zum Rest der Welt. Hartmut Kühne im Rheinischen Merkur. Dieser Streit um das Bosnien-Mandat wird kein Einzelfall bleiben. Bei jedem neuen Blauhelm-Einsatz kann George W. Bush seine Taktik wiederholen. Ihn treibt die Sorge um, dass eines Tages amerikanische Soldaten vor dem neuen Gericht in Den Haag zur Verantwortung gezogen werden könnten. Diese Furcht ist allerdings unbegründet. Das Gericht kann nämlich erst tätig werden, wenn zuvor kein Nationales gehandelt hat. Den Haag ist also nur subsidiär zuständig. Washington blockiert eine Institution, die einen wahren Fortschritt im Völkerrecht darstellt. Außerdem gibt Bush Diktatoren, die sich auch nicht an das neue Recht halten wollen, einen Vorwand. Den USA sollte es überhaupt zu denken geben, dass sie sich hinsichtlich der Ablehnung des Strafgerichts in illustrer Gesellschaft befinden. Auch der Irak und Libyen verweigern sich dem Gründungsvertrag. Man mag ihn verfluchen, verteufeln oder am liebsten in die Wüste schicken wollen. An Yasser Arafat kommt im Nahen Osten niemand vorbei. Held oder Versager? Das ist die Frage, die wohl erst die Geschichte beantworten wird. In der Weltwoche vertritt Pierre Eumann den Standpunkt, dass Arafat der Einzige sei, der das palästinensische Volk zusammenhalten könne. Yasser Arafat lässt sich nicht unterkriegen. Obwohl Israels Premierminister Ariel Sharon und US-Präsident George Bush unverblümt seine Absetzung fordern, bleibt er zuversichtlich. Im nächsten Jahr will er wieder fürs Präsidium der Palästinenserregierung kandidieren. Und er ist jederzeit und überall zu Friedensverhandlungen bereit. Leidet Arafat an Realitätsverlust? Seit Monaten ist er von seinem Volk abgeschnitten, weil israelische Panzer die wenigen Räume umstellen, die ihm noch geblieben sind. Plastikfolien und dicke Vorhänge versperren den Blick nach außen. Aber Arafat hat die Hoffnung auf einen eigenen Staat nicht aufgegeben. Er sei eben ein politisches Genie, behaupten seine Anhänger. Im Alleingang habe er den Kampf der Palästinenser für ihren Staat zu einem der wichtigsten Themen der Weltpolitik gemacht. Falsch, halten seine Kritiker dagegen. Arafat sei nicht nur Terrorist, sondern auch einer der größten Versager der neueren Geschichte. Trotz seines jahrzehntelangen Einsatzes für den Staat Palästina habe er nichts Positives für sein Volk erreicht. Dass Arafats Tochter in Paris eine französische Schule besucht, sei ein ultimativer Beweis für sein Scheitern. Yasser Arafat hat die Supermacht USA gegen sich, aber die Zeit arbeitet für ihn, für Palästina und wie viele meinen, gegen den Staat Israel. Gefährliche Apartheid. Michael Mertes im Rheinischen Merkur. Israel wird eine abermalige Besetzung der Palästinensergebiete auf Dauer nicht durchhalten können. Diese Okkupation liefe, darauf hat soeben Thomas L. Friedman in der New York Times zu Recht hingewiesen, auf eine nahöstliche Version des Apartheid-Regimes hinaus. Bekanntlich verlor die weiße Herrenschicht Südafrikas am Ende ihre Macht. Bereits im Jahr 2010 wird es im ganzen Heiligen Land, also in Israel und den Palästinensergebieten, mehr Araber als Juden geben. Der Aufwand zum Schutz jüdischer Siedlungen außerhalb des Staates Israel steht in einem rational immer schwerer nachvollziehbaren Verhältnis zum Nutzen solcher Kolonien. Die Palästinenser sind sich ihres wachsenden demografischen Gewichts bewusst. Trotz extremer militärischer Unterlegenheit in der Gegenwart setzen ihre strategischen Köpfe daher auf den historischen Sieg in gar nicht mehr so ferner Zukunft. Verhandlungspartner, für die die Zeit arbeitet, sind weniger kompromissbereit. Sie können warten. Israel aber kann nicht warten. Unter diesen Umständen ist es ein Gebot der Vernunft, jede Chance zu einem Neubeginn nach der Formel Land gegen Frieden zu nutzen. Es wird auf Dauer kein Weg daran vorbeiführen, jüdische Siedlungen in den Palästinensergebieten aufzugeben. Der Club der Reichen will sich um Afrika kümmern. So verlautete es vom G8-Gipfel in den Rocky Mountains. Eine frohe Botschaft also, oder? Jenseits von Afrika, der Westen ändert sich nicht. Michael Jobst in der Ost-West-Wochenzeitung Freitag. Jetzt liegt der Afrika-Aktionsplan des G8-Gipfels vor. Damit ist 10 Monate nach dem 11. September die Antwort des Westens auf ein Ereignis, das den Rang eines Geschichtszeichens hat, vollendet. Diese Antwort kann jetzt beurteilt werden, im Ganzen wie im Einzelnen. Im Einzelnen heißt zum Beispiel, die Frage des Rechts oder vielmehr Unrechts westlicher Antiterrorkriege, bei denen neuerlich Tausende sterben, lässt sich abschließend klären. Die G8 sagen Unterstützung zu. Sie sind aber nicht bereit, auch nur die Art ihrer Hilfe festzulegen. Jeder entscheidet selbst, wie er abhängig von den jeweiligen Prioritäten hilft, heißt es im Aktionsplan, der weder einen generellen Schuldenerlass noch eine Streichung der westeuropäischen und nordamerikanischen Agrarsubventionen vorsieht. Was ist von solcher Hilfe zu halten? Für den Kontinent, der Bürgerkriege mit kollabierenden Gesundheitssystemen, in dem jährlich mehrere Millionen Menschen an AIDS, Malaria, Tuberkulose und anderen Krankheiten sterben. Es sterben vor allem Angehörige der mobilen, gebildeten, die moderne Entwicklung tragenden Mittel- und Oberschicht, konnte man in der FAZ lesen. Der westliche Hilfeversuch ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Er resultiert in der Bestärkung und Bestätigung der Zustände, die schon vor dem 11. September herrschten. Die Globalisierung war das Problem und ist nun die Lösung. Nur das Schießen geht mancherorts noch leichter von der Hand. Sind die Antiterrorfeldzüge legitim? Nicht im geringsten. Wäre der Westen wirklich im Begriff, die ungerechte Weltordnung zu überwinden, dann könnte man auch Verständnis für seine neue, schuldbewusste Angst vor den eigenen Opfern aufbringen. Wollte er denn den Opfern sowohl aufhelfen, als auch sich militärisch vor ihrer Wut schützen, man müsste es wohl hinnehmen. So aber schafft er nur neue Spiegelbilder seiner selbst. Nur sie verteidigt er mit noch mehr Zähnen und Klauen. Für das Geschichtszeichen, das ihm sein Ende ankündigte, hat er nur kurze Zeitaugen. Jetzt ist er schon wieder blind.